Ach, Emma, meine Liebe. Was ist, Charles? Ist etwas geschehen? Mein Vater ist gestorben. Und er beugte sich sanft zu ihr hinab, um sie zu küssen. Doch bei der Berührung seiner Lippen überfiel sie die Erinnerung an den anderen. Und sie fuhr sich erschauernd mit der Hand über das Gesicht. Ich hätte ihn gern noch einmal gesehen. Endlich begriff sie, dass sie etwas sagen musste. Wie alt war dein Vater? 58 Jahre. Ach. Und das war alles. Da er sie so schweigsam sah, glaubte Charles, sie sei betrübt. Und er zwang sich, nicht weiter von seinem Verlust zu sprechen, um ihren Kummer, der ihn rührte, nicht neu zu beleben. Hast du dich gestern in der Oper gut unterhalten? Ja. Da hast du aber einen hübschen Strauß. Ja, ich habe ihn vorhin einer Bettlerin abgekauft. Charles griff nach den Veilchen, kühlte seine tränengeröteten Augen an ihnen und sog behutsam ihren Duft ein. Sie nahm sie ihm rasch aus der Hand und stellte sie in ein Glas Wasser. Als abgedeckt wurde, stand Bovary nicht auf. Auch Emma blieb sitzen. Was für ein endloser Abend. Und je länger sie ihn betrachtete, desto mehr schwand bei der Monotonie des Anblicks jedes Mitleid aus ihrem Herzen. So ein kümmerlicher, schwacher, nichtssagender, in jeder Hinsicht armseliger Mann. Wie kann ich ihn bloß loswerden? Etwas Betäubendes wie Opiumrauch machte sie schläfrig. Sie vernahm das harte Geräusch eines Stockes. Es war Hippolyt, der Madames Gepäck brachte. Charles denkt nicht einmal mehr an das Holzbein. Wie demütigend für ihn die bloße Anwesenheit von Hippolyt. Am folgenden Tag traf die alte Madame Bovary in Yonville ein. Ganz plötzlich, nach einem patriotischen Treffen ehemaliger Offiziere und ohne die Tröstungen der Religion, ist er gestorben. Mutter und Sohn weinten lange zusammen. Emma verschwand unter dem Vorwand, sie habe Anweisungen im Haus zu geben. Sie konnte an nichts anderes denken, als dass sie und Leon vor kaum 48 Stunden zusammen gewesen waren, weltentrückt, ganz berauscht, und sich nicht hatten satt sehen können aneinander. Kaum war die alte Frau Bovary wieder abgereist, brachte Emma die Rede auf die zu erwartende Erbschaft. Sie hatte sich von Monsieur Lheureux beraten lassen, der gleich nachdem er vom Tod des alten Bovary erfahren hatte, gekommen war, um seine Dienste anzubieten. In Anbetracht der traurigen Umstände. Sobald er mit Emma alleine war, gratulierte er ihr in recht unverblümten Ausdrücken zu der Erbschaft. Und Sie sind völlig wiederhergestellt. Wahrhaftig, ich habe Ihren Mann in einer schönen Verfassung gesehen. Er ist ein braver Bursche, wenn wir auch unsere kleinen Schwierigkeiten miteinander gehabt haben. Was für Schwierigkeiten? Aber das wissen Sie doch genau. Es ging um Ihre Launen, diese Reisekoffer, der Mantel. Lächelnd und vor sich hin pfeifend blickte er ihr auf eine unerträgliche Weise ins Gesicht. Hat Lheureux einen Verdacht? Wir haben uns geeinigt und ich bin heute gekommen, um ihm vorzuschlagen, seinen Wechsel zu erneuern. Er kann ganz unbesorgt sein. Ich werde ihm bestimmt keine Ungelegenheiten machen, gerade jetzt, wo sein Vater gestorben ist. Übrigens wäre das Beste, wenn Ihr armer Mann, der doch seine Wissenschaft leben muss, die Abwicklung der ganzen Angelegenheit jemand anderem übertragen würde. Ihnen beispielsweise. Geht das? Mit einer Vollmacht. Das wäre bequemer und wir beide könnten zusammen so manches kleine Geschäft. Ja. Emma zögerte nicht, ihren Mann in diesem Sinne zu beeinflussen. Setzte Charles in Erstaunen durch ihren praktischen Verstand. Natürlich muss man Erkundigungen einziehen, ob eine Liquidation nötig ist, die Hypotheken überprüfen. Auf gut Glück warf sie mit Fachausdrücken um sich, sprach von Ordnung, Zukunft, Vorsorge und übertrieb die mit der Erbschaft verbundenen Schwierigkeiten so lange, bis sie Charles eines Tages den Entwurf zu einer Generalvollmacht vorlegte. Sie hatte sich Lheureux' Belehrungen zunutze gemacht. Wo hast du das Schriftstück her? Von Monsieur Guillaume. Und mit der größten Kaltblütigkeit fügte sie hinzu: Ich traue ihm nicht. Die Notare haben so einen schlechten Ruf. Man sollte vielleicht den Rat von... Ach, wir kennen nur... Nein, wir kennen niemanden. Es sei denn, dass... Leon? Monsieur Leon? Aber er ist nicht hier und schriftlich sich zu verständigen ist schwierig. Ich könnte ja nach Rouen fahren. Er dankte ihr. Sie beharrte darauf. Es entspann sich ein Wettstreit in Zuvorkommenheit. Ich bitte dich. Ich will fahren. Wie gut du bist, sagte Charles und küsste sie auf die Stirn. Bereits am nächsten Tag fuhr Emma nach Rouen, um sich von Monsieur Leon beraten zu lassen. Und sie blieb 3 Tage dort. 3 erfüllte, köstliche, herrliche Tage. Der wahre Honigmond. Sie wohnten im Hotel de Boulogne am Hafen und lebten dort hinter geschlossenen Fensterläden und verriegelten Türen. Gegen Abend mieteten sie einen Kahn, aßen auf einer Insel zu Abend und kehrten erst bei Dunkelheit zurück. Einmal trat während ihrer Rückfahrt der Mond hervor, woraufhin sie sich weder die Gelegenheit zu schwärmerischen Phrasen entgehen ließen, noch das Gestirn melancholisch und voller Poesie zu finden. Emma fing sogar an zu singen. Schließlich aber mussten sie auseinandergehen. Der Abschied war traurig. Schick deine Briefe an die Amme. An Mutter Rolle. Emma gab ihm wegen des doppelten Umschlags so genau Anweisungen, dass er ihre Schleue in Liebesdingen höchlich bewunderte. Beim letzten Kuss fragte sie: Und du bist also ganz sicher, dass mit dem Papier alles so seine Ordnung hat? Ja, gewiss. Aber warum nur? Überlegte er, als er danach allein durch die Straßen zurückkehrte. Warum liegt dir so viel an dieser Vollmacht? Beiden wurde die Trennung in den nächsten Wochen unerträglich. Ich sehne mich so sehr nach dir, Geliebte. Lieber sterben, als von dir getrennt sein. Wann werde ich dich wiedersehen? Leon, ich verspreche dir, alles zu versuchen, damit wir uns wenigstens einmal in der Woche ungestört sehen können. Und es dauerte nicht lange, bis sie von ihrem Mann die Erlaubnis erreicht hatte, regelmäßig in die Stadt zu fahren, um Klavierstunden zu nehmen. Nach einem Monat fand man sogar, ihr Spiel habe bedeutende Fortschritte gemacht. Ihr Spiel, Madame, hat in einem Monat bedeutende Fortschritte gemacht. Jeden Donnerstag fuhr Emma nun nach Rouen. Sie kannte den Weg in- und auswendig. Nach der Weide kommt ein Pfosten, eine Ulme, eine Scheune und dann die Hütte des Straßenwärters. Doch nie verlor sie das deutliche Gefühl für die noch zurückzulegende Strecke. Dann, mit einem Mal, taucht die Stadt auf. Wie ein Amphitheater, absteigend und in Nebel getaucht, breitet sich jenseits der Brücken ein Häusergewirr aus. So von oben gesehen wirkt die ganze Landschaft unbeweglich wie ein Gemälde. Die ankernden Schiffe drängen sich in einem Winkel zusammen. Der Fluss windet sich in einem Bogen um die grünen Hügel. Und die länglichen Inseln gleichen auf dem Wasser liegenden großen schwarzen Fischen. Die Fabrikschlote stoßen riesige braune Rauchfahnen aus. Man hört das Dröhnen der Gießereien und das helle Geläut der sich aus dem Dunst hebenden Kirchen. Die kahlen Bäume der Boulevards bilden ein violettes Dickicht zwischen den Häusern. Die kahlen Bäume der Boulevards bildeten ein violettes Dickicht zwischen den Häusern. Mitunter nahm ein Windstoß die Wolken wie Luftwogen mit zur Anhöhe Saint-Catherine, wo sie sich lautlos an einem Kliff brachen. Für Emma ging etwas Schwindelerregendes von dieser Ansammlung menschlichen Daseins aus. Musik. Ihre Liebe wuchs und sie ergoss sich nach außen über die Plätze, die Promenaden, die Straßen. Und die alte Normannenstadt breitete sich aus wie ein Babylon, in das sie einzog. Aus Furcht gesehen zu werden, schlug sie gewöhnlich nicht den kürzesten Weg zum Hotel ein. Sie stahl sich durch die dunklen Gassen. Es ist dies das Viertel des Theaters, der Kneipen und der Dirnen. Es roch nach Absinth, Zigarren und Austern. Sie bog in eine Straße ein. Sie erkannte ihn an seinem lockigen Haar, das unter dem Hut hervorsah. Leon ging auf dem Trottoir weiter. Sie folgte ihm bis zum Hotel. Er ging hinauf. Er öffnete die Tür. Er trat ein. Was für eine Umarmung. Dann, nach den Küssen, überstürzten sich die Worte. Sie erzählten einander allen Kummer der vergangenen Woche, ihr ungeduldiges Warten auf die Briefe. Das Bett war ein breites Mahagonibett, in der Form eines Nachens, mit Vorhängen aus roter Seide. Nichts auf der Welt ist so schön wie ihr braunes Haar und ihre weiße Haut, die sich vom Purpurrot der Vorhänge abhoben, wenn sie mit einer schamhaften Gebärde ihre nackten Arme hob und das Gesicht in den Händen verbarg. Leon bewunderte den Überschwang von Emmas Seele und die Spitzen ihres Unterrocks. Sie ist eine richtige Dame von Welt. Eine verheiratete Frau. Eine richtige Mätresse. Oft, wenn er sie ansah, war ihm, als löse sich seine Seele von ihm. Er gieße sich wie eine Welle über ihr Haupt und werde hinabgezogen in die Weiße ihrer Brüste. Oh, beweg dich nicht. Oh, sprich nicht. Schau mich nur an. Aus deinen Augen strahlt etwas so sanft. Das tut mir so wohl. Dann wieder sagte sie zu ihm. Ach, ich weiß, du wirst mich verlassen. Du wirst heiraten. Du wirst genau so sein wie die anderen. Welche anderen? Die Männer eben. Ihr seid alle Schufte. Sie kehrte durch dieselben Straßen zurück. Sie kam zur Croix Rouge, sie nahm die Galoschen, die sie morgens unter einem Bänkchen versteckt hatte, und zwängte sich zwischen die ungeduldig gewordenen Reisenden auf ihren Platz. Mitten unter den Postkutschen trieb sich ein armer Teufel mit einem Stock herum. Ein alter, zerbeulter Biberhut verbarg sein Gesicht. Doch wenn er ihn abnahm, enthüllte er anstelle der Augenlider zwei blutige, klaffende Höhlen. Er lief unter idiotischem Lachen hinter den Wagen her und sang dabei ein Liedchen. Ein schöner Tag, ein schöner Wind. Von Liebe träumt das schöne Kind. Und im Folgenden war nur von Vögeln, Sonne und grünem Laub die Rede. Manchmal tauchte er barhäuptig unversehens hinter Emma auf. Dann fuhr sie mit einem Schrei zurück. Der Kutscher Ivea trieb seinen Spott mit ihm und fragte ihn, wie es seiner Liebsten gehe. Immer unerträglicher wurden für Emma die Tage zwischen ihren Treffen mit Leon. Manchmal zog sie sich, wenn sie aus Rouen kam, in ihr Zimmer zurück, wo der kleine Justin mit leisen Schritten hin und her ging und sie aufmerksamer als die beste Kammerzofe bediente. Mein Lehrling ist allmählich öfter bei Ihnen, Madame, als in der Apotheke. Der Bursche fängt an, auf Gedanken zu kommen. Zum Teufel, ich glaube, er ist in Ihr Dienstmädchen verliebt. Justin legte Streichhölzer bereit, Kerzen, reichte Emma ihr Buch, breitete ihre Nachtjacke aus und deckte das Bett auf. Es ist gut, geh jetzt. Denn er blieb mit hängenden Armen und weit offenen Augen stehen, wie umwunden von den zahllosen Fäden eines plötzlichen Traums. Eines Tages, als Emma und Leon über die Enttäuschungen des Erdenlebens philosophierten, gestand sie ihm, um seine Eifersucht zu prüfen, oder vielleicht, weil sie einem übermächtigen Mitteilungsbedürfnis nachgab, dass sie einst vor ihm jemanden geliebt habe. Nicht so wie dich. Und du hast... Ach, es ist nichts gewesen zwischen uns. Nichts. Ich schwöre es beim Leben meiner Tochter. Welchen Beruf hatte er denn? Er war Schiffskapitän. mein Freund. Hieß das nicht, allen Nachforschungen zuvorzukommen und gleichzeitig den eigenen Wert zu erhöhen durch die angebliche, auf einen viel umworbenen Mann von kriegerischem Wesen ausgeübte Faszination? Dem Kanzlist kam die Niedrigkeit seiner Stellung zu Bewusstsein. Epauletten, Orden, Titel, all das gefällt ihr. Dies verraten auch ihre kostspieligen Gewohnheiten. Wie schön wäre es, wenn wir zusammen in Paris leben könnten. Sind wir denn nicht glücklich? Doch. Ja, du hast recht. Auch ich bin dumm. Küss mich. Gegen Charles zeigte sich Emma jetzt liebenswürdiger denn je. Sie machte ihm Pistaziencreme und spielte nach dem Abendessen Walzer für ihn. Er hielt sich infolgedessen für den glücklichsten aller Sterblichen. Und Emma war völlig sorglos. Bis er eines Abends plötzlich fragte: Es ist doch Mademoiselle L'Empereur, die dir Klavierstunden gibt, nicht wahr? Gewiss. Also ich habe sie heute bei Madame Liégeard getroffen. Ich habe ihr von dir erzählt. Sie kennt dich gar nicht. Ach, wahrscheinlich hat sie meinen Namen vergessen. Oder es gibt in Rouen vielleicht mehrere Demoiselles L'Empereur, die Klavierlehrerinnen sind. Schon möglich. Am Freitag darauf fand Charles, als er seinen Stiefel anzog, zwischen Leder und Strumpf, ein Stück Papier. Erhalten für 3 Monate Unterricht und verschiedene Musikalien die Summe von 65 Francs. Félicie L'Empereur, Klavierlehrerin. Ha. Wie zum Teufel kommt das in meinen Stiefel? Bestimmt ist es aus der Schachtel mit den Rechnungen herausgefallen. Von diesem Augenblick an war ihr Leben nur noch ein Gespinst aus Lügen, in das sie ihre Liebe hüllte, um sie zu verbergen. Das Lügen wurde ihr so sehr zum Bedürfnis, zur Sucht, zum Vergnügen, dass man, wenn sie sagte, sie sei gestern auf der rechten Straßenseite gegangen, davon ausgehen musste, dass sie auf der linken gegangen war. Eines Tages jedoch, als sie an Leons Arm aus dem Hotel trat, begegnete ihr Monsieur Lheureux. Er wird schwatzen. Doch so dumm war er nicht. Er zog Emma immer tiefer in neuerliche Wechselverpflichtungen hinein. Ein Himmel erfüllbarer Wünsche tat sich vor Emma auf. Und dank der Vollmacht, die sie sich hatte ausstellen lassen, ging alles Finanzielle an Charles Bovary vorbei. Der 4. Wechsel, der fällig wurde, aber kam zufällig an einem Donnerstag ins Haus geweht. Und der bestürzte Charles wartete geduldig auf ihre Rückkehr. Aber lieber Charles, ich wollte dich doch bloß mit diesen dummen häuslichen Sorgen verschonen. Sie setzte sich ihm auf die Knie, streichelte ihn, gurrte und zählte ihm eine endlose Reihe von Gegenständen auf. Du musst zugeben, dass dies nicht zu viel ist. Für so viele Sachen. Charles verzieh ihr und wandte sich an seine Mutter um Hilfe, damit sie den Wechsel einlöste. Immer hemmungsloser stürzte sich Emma in die Freuden des Lebens. Sie wurde reizbar, naschhaft und wollüstig. An den Donnerstagen in Rouen mit Leon. Was für ein Überschwang. Was für ein Überschwang. Sie lachte, weinte, sang, tanzte, ließ Champagner aufs Zimmer bringen, wollte Zigaretten rauchen. Es sind unsere Festtage und sie sollen glanzvoll sein. Großzügig steuerte sie das Fehlende bei, wenn Leon nicht allein für die Kosten des Hotels aufkommen konnte. Und das war so gut wie jedes Mal der Fall. Sobald sie die Lust ankam, Leon zu sehen, fuhr sie unter irgendeinem Vorwand nach Rouen. Und da er sie an solchen Tagen nicht erwartete, suchte sie ihn in der Kanzlei auf. Mein Chef hat schon beim letzten Mal gesagt, dass es ihn stört. Ach was! Komm nur! Sie sprachen nun immer häufiger über Dinge, die mit ihrer Liebe nichts zu tun hatten. Und in den Briefen, die Emma ihm schickte, war stets die Rede von Blumen, Gedichten, von Mond und Sternen, den naiven Versatzstücken einer dahinschwindenden Liebe, die sich mit allerlei äußeren Hilfsmitteln wiederzubeleben suchte. Jedes Mal versprach sie sich von ihrem nächsten Besuch in Rouen höchste Glückseligkeit und musste sich dann eingestehen: Außergewöhnliches habe ich nicht empfunden. Doch diese Enttäuschung wurde alsbald von einer neuen Hoffnung ausgelöscht und glühender und gieriger noch als vorher kehrte sie zu Leon zurück, zog sich ohne Umschweife aus und stürzte sich bleichschweigend ernst an seine Brust. Jedoch, was ihn früher entzückt hatte, machte ihm jetzt Angst. Sie ist mir unheimlich. auf ihrer mit kaltem Schweiß bedeckten Stirn, auf den stammelnden Lippen, in ihren verstörten Augen, war etwas Extremes, Unfassbares, Unheimliches. Und Leon hatte das Gefühl, dass es sich leise zwischen sie schob, wie um sie zu trennen. Zudem stört mich ihre ständig stärkere Vereinnahmung. Sie hätte gewünscht, sein Leben überwachen zu können. Ich könnte ihn beobachten lassen. Der Landstreicher, der sich immer in der Nähe des Hotels herumtreibt, würde nicht Nein sagen. Doch ihr Stolz empörte sich dagegen. Ach was, soll er mich betrügen? Was kümmert mich das? Liegt mir denn überhaupt noch an ihm? Als sie sich eines Tages früh getrennt hatten und sie allein über den Boulevard zurückging, kam sie an ihrer ehemaligen Klosterschule vorbei. Wie ruhig war ich in jener Zeit. Hätte ich doch die unaussprechlichen Liebesempfindungen von damals wieder. Ich bin nicht glücklich. Bin es nie gewesen. Weshalb war das Leben so unzulänglich? Weshalb fiel alles, worauf sie sich stützte, in sich zusammen? Weshalb ist das Leben so unzulänglich? Weshalb fällt alles, auf das ich mich stütze, in sich zusammen? Alles ist Lüge! Oft erhielt sie jetzt gerichtliche Vorladungen auf Stempelpapier, die sie aber kaum ansah. Sie kaufte und bezahlte nicht, nahm stattdessen Darlehen auf und unterschrieb neue Wechsel bei Lheureux, lieh sich von allen Leuten Geld, schickte heimlich Rechnungen an Charles Patienten, ging neue Verbindlichkeiten ein. Und so ging es immer weiter. Im Haus stand es traurig. Man sah Lieferanten mit wütender Miene herauskommen und die kleine Berthe trug zur großen Entrüstung der Leute im Dorf zerrissene Strümpfe. Wenn Charles eine schüchterne Bemerkung wagte, antwortete Emma schroff: Es ist nicht meine Schuld. Manchmal allerdings versuchte sie, sich einen Überblick über ihre Finanzen zu verschaffen. Aber sie entdeckte dabei so haarsträubende Dinge, dass sie nicht daran glauben konnte. Also ließ sie alles auf sich beruhen und dachte nicht mehr daran. Eines Tages brachte sie 6 vergoldete Kaffeelöffel mit nach Rouen. Mein Vater hat sie mir zur Hochzeit geschenkt. Bringen Sie mir rasch ins Leihhaus. Leon gehorchte, obwohl er fürchtete, sich zu kompromittieren. Als er dann weiter darüber nachdachte, fand er, dass seine Mätresse sonderbare Allüren an den Tag legte. Vielleicht wär's doch ratsam, mich von ihr zu trennen. In der Tat hatte man seiner Mutter in einem anonymen Brief mitgeteilt, er ruiniere sich mit einer verheirateten Frau. Und die gute Dame hatte sich unverzüglich an seinen Chef, den Notar, gewandt. Dieser zitierte Leon zu sich und warnte ihn, eine solche Affäre werde sich für sein späteres Fortkommen ungünstig auswirken. Ich avanciere bald zum ersten Kanzlisten. Es ist an der Zeit, solide zu werden. Ach ja. Jeder Spießbürger glaubt in der Hitze der Jugend, er sei unendlicher Leidenschaften und großer Taten fähig. Der mittelmäßigste Lebemann träumt von Haremsschönheiten und jeder Notar trägt die Überreste eines Dichters in sich. Es geht mir auf die Nerven, wenn sie an meiner Brust schluchzt. Und gleich den Menschen, die nur ein bestimmtes Quantum Musik ertragen, wurde sein Herz fühllos vor Gleichgültigkeit bei den überschwänglichen Äußerungen einer Liebe, deren Feinheiten er nicht mehr wahrnahm. Sie kannten einander zu gut, um über den Besitz des anderen noch das Staunen zu empfinden, das die Freude daran verhundertfacht. Sie war seiner ebenso überdrüssig wie er ihrer. Im Ehebruch finden sich alle Schalheiten der Ehe wieder. Aber wie kann ich mich davon befreien? Doch wie sich davon befreien? Mochte sie sich durch die Erbärmlichkeit einer solchen Liebe auch noch so sehr gedemütigt fühlen, sie klammerte sich täglich mehr daran und brachte, weil sie es zu groß haben wollte, jedes Glücksempfinden zum Versiegen. Ihre enttäuschten Hoffnungen machte sie Leon zum Vorwurf, als ob er sie verraten hätte. Und da sie selbst nicht den Mut besaß, dem allem ein Ende zu machen, wünschte sie sogar eine Katastrophe herbei, die ihre Trennung vollziehen würde. Eine Katastrophe soll geschehen und uns trennen. Am 4. Fastensonntag Letare fuhr sie nicht nach Yonville zurück. Sie ging abends auf einen Maskenball. Und am Morgen fand sie sich in der Säulenhalle des Theaters wieder zwischen Arbeiterinnen, Matrosen und Freunden von Leon. Was für eine Gesellschaft. Die Frauen sprechen alle wie aus den untersten Schichten. Sie wurde ohnmächtig. Man trug sie ans Fenster. Es wurde langsam Tag. Sie kam allmählich wieder zu sich. Da fuhr ein mit langen Eisenstangen beladener Karren vorüber und warf ein ohrenbetäubendes metallisches Dröhnen an die Häuserwände. Sie machte sich plötzlich davon. Alles ist unerträglich. könnte ich doch wie ein Vogel davonfliegen und mich irgendwo in weiter Ferne, in unberührten Höhen verjüngen. Um 4 Uhr abends ließ sie sich im Hotel de Bourgogne vom Kutscher Hivert wecken. Zu Hause zeigte ihr Félicité ein graues Blatt Papier. Vollstreckung eines Urteils. Aufforderung an Madame Bovary im Namen von König, Gesetz und Recht. Binnen einer Frist von 24 Stunden die Gesamtschuld von 8.000 Francs. Wird dazu mit allen Rechtsmitteln gezwungen werden, wenn nötig, mit Pfändung ihres Mobiliars und ihrer sonstigen Habe. Leroux will mich nur erschrecken mit dieser überhöhten Schuldsumme. In ungezwungener Haltung sprach sie bei ihm vor. Wissen Sie, was mir zugegangen ist? Das ist doch zweifellos ein Scherz. Keineswegs. Wie das? Haben Sie denn geglaubt, mein Dämchen? Ich würde bis zum Ende aller Zeiten aus reiner Nächstenliebe Ihr Lieferant und Bankier bleiben? Ich muss mein Geld auch einmal zurückhaben, das werden Sie doch einsehen. Sie erhob Einsprüche wegen der Schuldsumme. Nichts zu machen, das Gericht hat sie anerkannt. Und sie versuchte, sich herauszureden. Ist das meine Schuld? Werde ich mir einen Neger schuften lassen, sie ist nicht gut gehen. Ach, bitte keine Moralpredigt. Das kann nie schaden. Sie wurde kleinlaut, flehte ihn an und legte sogar die hübsche, weiße, schmale Hand dem Händler auf die Knie. Lassen Sie das. Lassen Sie das. Man könnte ja meinen, Sie wollten mich verführen. Ich werde öffentlich bekannt machen, wie Sie sind. Ich werde meinem Mann sagen. So, und ich werde ihm etwas zeigen. Glauben Sie, er wird Ihren kleinen Diebstahl nicht durchschauen, der gute Mann? Aber wo soll ich denn das Geld auftreiben? Ach, was, wenn man Freunde hat wie Sie. Ich verspreche Ihnen, ich unterschreibe Ihnen alles. Ich habe schon genügend von Ihren Unterschriften. Ich beschwöre Sie, Monsieur Leroux, nur noch ein paar Tage. Auch noch Tränen. Sie treiben mich zur Verzweiflung. Ich pfeife darauf. Und er schloss die Tür. Emma bewahrte Gleichmut, als sich am Tage darauf der Gerichtsvollzieher mit 2 Zeugen bei ihr einstellte, um das Pfändungsprotokoll aufzunehmen. Sie fingen mit Bovarys Sprechzimmer an und zählten in der Küche alle Schüsseln, Pfannen, Stühle, Leuchter und in ihrem Schlafzimmer alle auf dem Kamin stehenden Nippsachen. Sie durchstöberten ihren Kleiderschrank, die Wäsche, das Ankleidezimmer. Ihre ganze Existenz wurde bis in ihre geheimsten Winkel bloßgelegt. Wie bei der Autopsie einer Leiche. Am folgenden Tag, einem Sonntag, fuhr Emma nach Rouen, um alle ihr dem Namen nach bekannten Bankiers aufzusuchen. Einige lachten ihr ins Gesicht, alle wiesen sie ab. Um 2 Uhr lief sie zu Leon. Leon, du musst mir einen Gefallen tun. Ich brauche 8.000 Francs. Bist du verrückt? Noch nicht. Sie erzählte ihm die Geschichte der Pfändung und schilderte ihm ihre Notlage. Charles weiß von nichts. Und meine Schwiegermutter hasst mich. Und mein Vater kann mir nicht helfen. Doch er, Leon, werde bestimmt alles versuchen, um ihr diese unbedingt benötigte Summe zu beschaffen. Wie soll ich das denn anstellen? Du, ach, was für ein Feigling du bist! Du übertreibst. Ich an deiner Stelle wüsste, wo ich suchen müsste. Na, wo denn? In deiner Kanzlei! Sie blickte ihn an. Eine höllische Verwegenheit schoss aus ihren flammenden Augen. Und ihre Lider senkten sich lasziv und auffordernd, sodass der junge Mann sich unter dem stummen Willen dieser Frau, die ihm zu einem Verbrechen riet, schwach werden fühlte. Angst befiel ihn. Und um jedes deutlichere Wort zu vermeiden, schlug er sich an die Stirn. Ja, natürlich. Morel, mein alter Freund Morel. Er muss heute Nacht von einer Reise zurückkommen. Er wird mir das nicht abschlagen, hoffe ich. Morgen bringe ich dir das Geld. Emma schien diese Hoffnung nicht mit der Freude aufzunehmen, die er erwartet hatte. Ahnte sie, dass er log? Ahnt sie es? Wenn ich allerdings bis 3 Uhr nicht da bin, dann wart nicht auf mich, Liebste. Und nun entschuldige mich, ich muss gehen. Adieu. Er drückte ihre Hand, aber spürte sie ganz leblos in seiner. Emma hatte zu keinem Gefühl mehr Kraft. Sie fühlte sich verloren und einem tiefen Abgrund zutreibend. Um 9 Uhr am nächsten Tag wurde sie von einem Stimmengewirr auf dem Platz geweckt. Vor der Markthalle strömten die Menschen zusammen, um ein großes Plakat zu lesen. Félicité berichtete ihr. Madame, auf dem Plakat steht, das ganze Mobiliar steht zur Versteigerung an. Nun ist nichts mehr zu machen. Wenn Charles kommt, muss ich ihm sagen, geh wieder. Der Teppich, auf den du trittst, gehört uns nicht mehr. Kein Möbel, keine Stecknadel, kein Strohhalm in deinem Haus gehört dir mehr. Und ich habe dich zugrunde gerichtet. Armer Mann. Er wird aufschluchzen, danach ausgiebig weinen. Und zuletzt, wenn die Überraschung überstanden ist, wird er mir verzeihen. Ja, er wird mir verzeihen. Er, dem ich, und wenn er mir 1 Million böte, nicht verzeihen würde, dass er mich kennengelernt hat. Niemals. Niemals. Sie zog sich an und lief aus dem Haus. Sie rannte zum Steuereinnehmer, zum Notar, flehte sie an. Aber vergebens. Rudolf. Wie ein Blitzstrahl in dunkler Nacht war ihr die Erinnerung an Rudolf gekommen. Rudolf. Er ist so gütig, so zartfühlend, so großzügig. Er wird mir helfen. Ja, mit einem einzigen Blick werde ich in ihm die verlorene Liebe wieder wachrufen. Auf dem Weg nach La Huchette erkannte sie die Sträucher und Bäume wieder. Den Stechginster auf dem Hügel, das Schloss. Ihre einstigen zärtlichen Gefühle standen in ihr auf. Und ihr armes, bedrücktes Herz öffnete sich ihnen begierig. Sie stieg die breite, gerade Treppe hinauf, die zu seinem Zimmer führte. Rudolf saß am Feuer, hatte beide Füße auf die Kaminverkleidung gelegt und rauchte eine Pfeife. Was für eine Überraschung. Sie hier? Ja, ich bin's, Rudolf. Ich möchte Sie um einen Rat. Sie haben sich nicht verändert. Sie sind noch immer reizend. Ach, das sind traurige Reize, mein Freund. Da Sie sie verschmäht haben. Verschmäht? Wie können Sie so etwas sagen? Es war zuallererst die Sorge um Sie, die mich... Er versuchte, sein Verhalten zu erklären, brachte vage Entschuldigungen vor. Sie ließ sich von seinen Worten einnehmen, mehr noch von seiner Stimme und dem Anblick seiner Person, und tat schließlich so, als glaubte sie an den angeblichen Grund für seinen Bruch mit ihr. Die Ehre und sogar das Leben einer dritten Person standen auf dem Spiel. Oder vielleicht glaubte sie wirklich daran. Trotzdem, ich habe sehr gelitten. So ist das Leben. War es für Sie wenigstens ein gutes Leben seit unserer Trennung? Oh, weder gut noch schlecht. Ach, Rudolf, wenn du wüsstest, ich habe dich sehr geliebt. Sie ergriff seine Hand, und eine Zeit lang blieben ihre Finger verschlungen wie damals, am ersten Tag beim Landwirtschaftsfest. Sie schmiegte sich an seine Brust. Mit einer Gebärde des Stolzes verwahrte er sich gegen seine Rührung. Wir wollen neu beginnen, nicht wahr? Wir wollen einander wieder lieben. Schau, ich lache. Ich bin glücklich. Sag doch was. Sie war entzückend anzusehen. In ihren Augen zitterten Tränen, wie Wassertropfen nach einem Gewitter, in einem blauen Blütenkelch. Er zog sie auf seine Knie und küsste sie leicht und behutsam auf die Augenlider. Du hast ja geweint. Warum? Oh, verzeih mir. Du bist die Einzige, die mir gefällt. Ich war dumm und gemein. Er fiel vor ihr auf die Knie. Ich liebe dich. Ich werde dich immer lieben. Was hast du? Sag es mir doch. Nun, Dad, ich bin ruiniert, Rudolf. Ach, du musst mir 3000 Fräulein. Aber... Er erhob sich langsam. Und sein Gesicht nahm einen ernsten Ausdruck an. Aber... Du musst wissen, mein Mann hat sein ganzes Vermögen einem Notar anvertraut. Und der ist damit auf und davon gegangen. Heute will man uns pfänden wegen 3000 Francs. Jetzt, in diesem Augenblick. Und weil ich auf deine Freundschaft zähle, bin ich zu dir gekommen. Rudolf war sehr blass geworden. Ich habe die 3000 Francs nicht, meine verehrte Dame. Er log nicht. Hätte er sie gehabt, so hätte er sie ihr wahrscheinlich gegeben. Obwohl es im Allgemeinen undankbar ist, solch edle Taten zu vollbringen. Von allen Wirbelstürmen, die über die Liebe herfahren können, ist eine Bitte um Geld der eisigste und zerstörerischste. Zuerst sah sie ihn minutenlang an. Du hast sie nicht? Sie wiederholte mehrmals. Haha, du hast sie nicht. Ich hätte mir diese letzte Schande ersparen sollen. Du hast mich nie geliebt. Du bist nicht mehr wert als die anderen. Sie verriet sich. Sie brachte sich um jede Aussicht auf Erfolg. Tatsächlich bin ich selbst in Verlegenheit. Ach, du tust mir leid. Sehr sogar. Aber wenn man so arm ist, dann gibt man kein Geld aus für all diesen teuren Plunder hier. Die Uhren, die Manschettenknöpfe. Du hast ein Schloss, Wälder, Güter. Ich hätte dir alles gegeben. Ich hätte mit meinen Händen gearbeitet, in den Straßen gebettelt für ein Danke von dir. Gerade eben noch hast du mir gesagt, dass du mich liebst. Und nun, wo ich zu ihm komme, zu ihm, der reich ist, glücklich, unabhängig und ihn um eine Hilfe bitte, die der erste Beste gewähren würde, da stößt er mich von sich, weil ihn das 3000 Franc kosten würde. Ich habe sie nicht. Sie ging. Die Wände schwankten. Der Boden unter ihren Füßen gab nach. Alles, was sie in ihrem Kopf an Erinnerungen und Gedanken hatte, brach gleichzeitig hervor. Draußen drehte sie sich um und sah noch einmal das Schloss ungerührt daliegen, mit dem Park, den Gärten und allen Fenstern seiner Fassade. Kaum besann sie sich mehr auf die Ursache ihres entsetzlichen Zustands, das Geldproblem. Sie litt nur an ihrer Liebe. Die Nacht brach herein. Krähen flogen vorüber. Plötzlich war ihr, als zerplatzten in der Luft feuerrote Kugeln, wie explodierende Geschosse beim Aufprallen, und als drehten und drehten sie sich, bis sie zwischen den Zweigen der Bäume im Schnee zergingen. Sie keuchte, dass es ihr die Brust zersprengte. Dann, in einer Aufwallung von Heldenmut, der sie fast freudig stimmte, rannte sie hinunter und blieb vor der Apotheke stehen. Es ist niemand im Laden. Aber beim Klang der Türglocke könnte jemand kommen. Und sie schlich sich durch das Gatter, tastete mit angehaltenem Atem an der Mauer entlang bis zur Küche, wo auf dem Herd eine Kerze brannte. Da ist Justin. Sie klopfte ans Fenster. Er blickte sie an, ganz befremdet von der Blässe ihres Gesichts, das sich vom dunklen Hintergrund der Nacht weiß abhob. Justin, leuchte mir den Weg zum Laboratorium und gib mir den Schlüssel zum Schrank. Sie erschien ihm außerordentlich schön und majestätisch, wie eine überirdische Erscheinung. Ohne zu begreifen, was sie wollte, ahnte er etwas Schreckliches. Ich will den Schlüssel haben. Gib ihn mir. Die Ratten lassen mich nicht schlafen. Justin meinte dafür, Monsieur Homais Bescheid sagen zu müssen. Das ist nicht nötig. Ich sage es ihm nachher selbst. Komm, leuchte mir. Justin? Gehen wir nach oben. Und Justin folgte ihr. Auf dem dritten Regalbrett steht immer die blaue Flasche mit Arsen. Sie riss den Pfropfen heraus, fuhr mit der Hand hinein, zog sie mit weißem Pulver gefüllt wieder heraus und begann es sofort zu essen. Justin schrie, halten Sie ein, und stürzte sich auf sie. Schweig! Schweig! Sonst kommt doch jemand. Justin war verzweifelt, wollte um Hilfe rufen. Sag nichts davon. Die Verantwortung würde sonst auf deinen Herrn fallen. Dann ging sie, beruhigt und fast mit dem heiteren Gefühl, eine Pflicht erfüllt zu haben. Als Charles, erschüttert über die Nachricht von der Pfändung, heimkam, hatte Emma das Haus eben verlassen. Er schrie, weinte, wurde ohnmächtig. Mein Ruf ist vernichtet, das ganze Vermögen verloren, die Zukunft von Bert ist zerstört. Und wodurch? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Er wartete bis 6 Uhr abends. Endlich hielt er es nicht mehr aus. Sie ist nach Rouen gefahren. Ich gehe ihr entgegen. Er begegnete niemandem und kehrte zurück. Sie war zu Hause. Was ist geschehen? Erklär es mir. Du wirst den Brief morgen lesen, Charles. Bis dahin frag mich bitte nicht. Nicht eine einzige Frage. und sie streckte sich auf ihrem Bett aus und schloss die Augen. Sie beobachtete sich neugierig, um festzustellen, ob sie Schmerzen hatte. Nein, noch nichts. Sie hörte das Ticken der Uhr, das Knistern des Feuers und das Atmen von Charles. Das ist keine große Sache, der Tod. Ich werde einschlafen und alles wird vorbei sein. Ein bitterer Tintengeschmack in ihrem Mund weckte sie. Sie trank einen Schluck Wasser und drehte sich zur Wand. Der abscheuliche Tintengeschmack. Er ist immer noch da. Ich habe Durst. Oh, ich habe solchen Durst. Emma, was fehlt dir denn? Nichts. Mach das Fenster auf. Ich ersticke. Und eine Übelkeit befiel sie so plötzlich, dass sie kaum Zeit hatte, ihr Taschentuch unter dem Kopfkissen hervorzuholen. Aus Angst, sich bei der geringsten Bewegung erbrechen zu müssen, hielt sie sich ganz still. Und nun spürte sie, wie eine Eiseskälte in ihr von den Füßen zum Herz aufstieg. Ah, jetzt fängt es an. Was sagst du? Was fängt an? Mit einer vorsichtigen, angstvollen Bewegung rollte sie den Kopf hin und her und öffnete dabei immer wieder den Mund, als läge etwas sehr Schweres auf ihrer Zunge. Um 8 Uhr fing das Würgen wieder an. Schweißtropfen traten auf ihr bläuliches Gesicht, das wie unter einem metallischen Hauch erstarrt schien. Sie klapperte mit den Zähnen. 2 oder 3 Mal lächelte sie sogar. Allmählich wurde ihr Wimmern stärker. Ah, es ist entsetzlich. Oh mein Gott! Sprich, was hast du gegessen? Antworte, um Himmels Willen! Und er schaute sie an, mit einem Blick so voller Liebe, wie sie noch nie einen gesehen hatte. Ja, dann dort, dort. Er stürzte zum Schreibtisch, er brach das Siegel. Damit niemand fälschlich beschuldigt wird? Er hielt inne, fuhr sich mit der Hand über die Augen und las ein 2. Mal. Was? Zu Hilfe! Vergiftet! Zu Hilfe! Vergiftet! Félicité rannte zu Homais, der es über den Platz schrie, und das ganze Dorf blieb die ganze Nacht hindurch wach. Stammelnd, taumelnd lief Charles wie von Sinnen im Zimmer umher. Er stieß an die Möbel, riss sich die Haare aus, schickte nach medizinischen Kapazitäten, und nie hätte der Apotheker geglaubt, dass es ein so fürchterliches Schauspiel geben könnte. Beruhigen Sie sich. Wir müssen ihr nur ein starkes Gegenmittel verabreichen. Welches Gift war es? Arsen. Also dann müsste man jetzt die Analyse machen. Ja, tun Sie das. Tun Sie das. Denn Homais wusste, dass man bei allen Vergiftungen eine Analyse anstellen musste. Und der andere, der dies nicht verstand, antwortete: Retten Sie sie. Man gab Emma ein Brechmittel. Sie erbrach sofort Blut. Dann setzten die Symptome für eine Weile aus. Weine nicht, Charles. Bald werde ich dich nicht mehr quälen. Warum nur? Was hat dich dazu getrieben? Es musste sein, mein Freund. Warst du nicht glücklich? Ist es meine Schuld? Ich habe doch alles getan, was ich konnte. Ja, das ist wahr. Du bist gut. Du. Und sie strich ihm langsam mit der Hand über das Haar. Die Sanftheit dieser Empfindung steigerte seinen Schmerz ins Unerträgliche. Er fühlte sich vor Verzweiflung zusammenbrechen beim Gedanken, dass er sie verlieren müsste, jetzt, da sie ihm mehr Liebe zeigte als jemals zuvor. Verlass mich nicht. Oh, verlass mich nicht. Verlass mich nicht. Nun ist es zu Ende mit allem Verrat, allen Gemeinheiten, den Begierden, die mich gequält haben. Nun hasse ich niemanden mehr. Eine Art Dämmerlicht legte sich auf ihr Denken. Man soll mir die Kleine bringen. Dann setzten die Symptome eine Weile aus. Dann erbrach sie Blut und begann entsetzlich zu schreien. Sie verfluchte das Gift, flehte es an, sich zu eilen und stieß mit ihren steif gewordenen Armen alles zurück, was Charles ihr einzuflößen versuchte. Als Abbé Bonisien mit den Sterbesakramenten eintrat, war das Zimmer von düsterer Feierlichkeit erfüllt. Emmas Kinn war auf die Brust gesunken, ihre Augen waren weit aufgerissen und ihre armen Hände tasteten mit der scheußlichen, sanften Gebärde der Sterbenden, die aussieht, als wollten sie sich schon mit dem Leichentuch zudecken. Der Priester ließ sich auf die Knie nieder und murmelte leise ein Gebet. Absolutionem et remissionem omnium peccatorum tuorum percipere meriaris hic et in eternum. Amen. In nomine Patris. Beim unverhofften Anblick der violetten Stola schien Emma große Freude zu empfinden. Wahrscheinlich, weil sie darin die einstige Wonne ihres ersten mystischen Aufschwungs wiederfand und weil Visionen einer beginnenden ewigen Seligkeit diese begleiteten. Der Priester erhob sich und ergriff das Kruzifix. Sie streckte den Hals, wie einer, der dürstet, presste ihre Lippen auf das Kruzifix und drückte ihm mit ihrer ganzen erlöschenden Kraft den innigsten Liebeskuss auf, den sie je gegeben hatte. Dann begann der Priester mit den Salbungen. Zuerst salbte er die Augen, die so sehr die irdischen Güter begehrt hatten. Dann die Nasenflügel, die es nach lauen Lüften und Liebesdüften gelüstet hatte. Dann den Mund, der sich zur Lüge geöffnet und vor Wollust geschrien hatte. Dann die Hände, die sich an süßen Berührungen ergötzt hatten. Und zuletzt die Sohlen der Füße, die einst so flink gewesen waren, wenn sie zur Befriedigung ihrer Begierden liefen und die nun nie mehr laufen würden. Per istam sanctam unctionem et suam piissima misericordiam indulgiat tibi dominus quicquid per gressum deliquisti. Emma begann heftig zu keuchen. Die Zunge trat ihr weit aus dem Mund, ihre Augen rollten hin und her, ihr Brustkasten wurde von einem wütenden Atem geschüttelt, als ob die Seele dagegen anspringe, um sich zu befreien. Plötzlich war auf dem Gehsteig das Geräusch plumper Holzschuhe und das Tasten eines Steckens zu vernehmen. Und eine Stimme erhob sich, eine raue Stimme, und sang: Ein schöner Tag, ein schöner Wind, von Liebe träumt das schöne Kind. Emma richtete sich auf, wie ein Leichnam, der galvanisiert wird, mit gelöstem Haar, starrem Blick, weit offenem Mund. Die Ähren liest sie fleißig auf. Der junge Schnitter geht vorauf. Nanette Main bückt sich zur Furche fein. Da ist geschehen, was sich nicht schickt. Der Blinde. Und sie brach in ein Lachen aus. Ein grauenhaftes, rasendes, verzweifeltes Lachen. Heftig blies an jenem Tag der Wind, seinen kurzen Rock verlor das Kind. Ein Krampf warf sie auf das Bett zurück. Alle traten näher. Sie lebte nicht mehr. Nach dem Tod eines Menschen breitet sich immer so etwas wie ein sprachloses Staunen aus. So schwer ist es, den plötzlichen Einbruch des Nichts zu begreifen, sich damit abzufinden und es hinzunehmen. Aber als Charles sah, dass sie sich nicht mehr bewegte, warf er sich über sie. Lebe wohl. Homais zog ihn aus dem Zimmer. Kommen Sie, Bovary. Mäßigen Sie sich. Ja, es ist schon gut. Ich will vernünftig sein. Ich tue ja nichts Schlechtes. Aber lassen Sie mich bei ihr bleiben. Sie ist meine Frau. Und er weinte. Weinen Sie nur. Lassen Sie der Natur freien Lauf. Das wird Sie erleichtern. Charles war nun schwächer als ein Kind geworden. Er ließ sich vom Apotheker nach unten in das Wohnzimmer führen, saß in einem Lehnstuhl am Fenster und betrachtete mit stumpfsinnigem Blick die Fliesen. Sie sollten wohl am besten gleich den Zeitpunkt für die Feierlichkeit festsetzen. Warum? Was für eine Feierlichkeit? Oh, nein, nein. Ich will sie behalten. Aber mein Bester. Um Fassung zu bewahren, nahm der Apotheker eine Karaffe vom Tisch und begoss die Geranien. Ah, vielen Dank. Wie freundlich von dir. Die Pflanzen brauchen nun einmal Feuchtigkeit. Jetzt kommen auch bald wieder die warmen Tage. Der Apotheker wagte nicht, ihn nochmals auf die Begräbnisvorbereitungen anzusprechen. Es war der Geistliche, dem es schließlich gelang, Charles dazu zu bewegen. Ich will, dass man sie in ihrem Hochzeitskleid beerdigt, mit einem Kranz. Man soll ihr das Haar um die Schultern breiten. 3 Särge. Einen aus Eichenholz, einen aus Mahagoni, einen aus Blei. Aber aus Blei, bedenken Sie... Man soll mir nicht sagen, was ich tun soll. Ich werde stark sein. Über das Ganze soll man ein großes Tuch aus grünem Samt breiten. Ich will es so. Tut es. Also, das mit dem Samt scheint mir etwas übertrieben. Denken Sie doch die Kosten. Was geht Sie das an? Lassen Sie mich in Ruhe. Sie haben sie nicht geliebt. Bovary stürzte hinaus in den Garten. Mit großen Schritten ging er an der Mauer entlang, am Spalier vorbei, er knirschte mit den Zähnen und sah mit hasserfüllten Blicken zum Himmel auf. Aber nicht einmal ein Blatt wurde davon bewegt. Obwohl ich ein Freidenker bin, achte ich die Toten. Daher trug Homais dem armen Charles nichts nach, sondern kam abends wieder, um Totenwache zu halten. Monsieur Bournisien war schon da. 2 große Kerzen brannten am Kopfende des Betts. Den Apotheker bedrückte die Stille. Die unglückliche Frau. Man kann nur noch für sie beten. Es gibt doch nur 2 Möglichkeiten. Entweder ist sie im Zustand der Gnade gestorben, dann hat sie unsere Gebete nicht nötig, oder sie ist unbußfertig verschieden. Und dann... Darum muss man nicht weniger beten. Aber wenn Gott alle unsere Bedürfnisse kennt, wozu dann beten? Was? Sie sind also kein Christ. Ich bewundere das Christentum. Es hat die Sklaven befreit, hat eine Moral in die Welt gebracht. Darum geht es nicht. Alle Texte... Die Jesuiten haben sie gefälscht. Lesen Sie Voltaire. Charles trat ins Zimmer, ging zum Bett und zog langsam die Vorhänge zurück. Emmas Kopf war auf die rechte Schulter gesunken. Ihr Mund steht offen und wirkt wie ein schwarzes Loch. Eine Art weißer Staub liegt auf ihren Wimpern. Und ihre Augen begannen unter einem blassen Schleim zu verschwinden. Er sieht aus, als hätten Spinnen ihre Netze darüber gesponnen. Von ihren Brüsten ab senkte sich das Leinentuch bis zu den Knien und hob sich über den Zehenspitzen wieder. Als lasteten unendliche Massen, ein ungeheures Gewicht auf ihr. Vom Kirchturm schlug es 2 Uhr. Man hörte das starke Rauschen des Flusses im Finsteren. Bitte, lieber Freund, gehen Sie doch wieder. Der Anblick zerreißt Ihnen das Herz. Sobald Charles wieder fort war, nahmen der Apotheker und der Pfarrer ihren Disput wieder auf, bis sie schließlich nahe daran waren, sich zu beschimpfen. Die Beerdigung fand ohne größere Zwischenfälle statt. Auch Lheureux hatte es sich nicht nehmen lassen, zum Begräbnis zu erscheinen. Die arme kleine Dame. Was für ein Schmerz für ihren Mann. Wissen Sie, wenn ich nicht gewesen wäre, hätte er sich etwas angetan. Was für eine liebenswürdige Person. Letzten Samstag war sie noch bei mir im Laden. Ich hatte leider nicht die Muße, ein paar Worte vorzubereiten, die ich ihr ins Grab nachgesandt hätte. Am Abend des Begräbnisses war das Dorf still, wie gewöhnlich. Charles lag wach und dachte unablässig an Emma. Rodolphe, der den ganzen Tag durch den Wald geritten war, um sich zu zerstreuen, schlief ruhig in seinem Schloss. Auch Léon in Rouen schlief. Es gab jedoch noch jemanden, der um diese Zeit nicht schlief. Auf Emmas Grab, zwischen den Tannen, kniete Justin und weinte. Seine vom Schluchzen erschöpfte Brust keuchte unter der Last einer unendlichen Sehnsucht, die sanfter war als das Mondlicht und unergründlicher als die Nacht. Gleich nach Emmas Beerdigung holte Charles die kleine Berthe von der Amme zurück. Sie fragte nach ihrer Mama. Mama ist verreist, meine kleine Berthe. Und wenn sie wiederkommt, bringt sie dir schöne Spielsachen mit. Berthe sprach noch mehrmals davon. Dann mit der Zeit dachte sie nicht mehr daran. Die Fröhlichkeit des Kindes berührte Charles schmerzlich und dazu musste er die unerträglichen Trostsprüche des Apothekers über sich ergehen lassen. Bald fingen auch die Geldgeschichten wieder an. Charles verpflichtete sich Monsieur Lheureux gegenüber zur Zahlung riesiger Summen. Ich will nicht zulassen, dass auch nur ein Möbelstück verkauft wird, das ihr gehört hat. Seine Mutter, die zu ihm gezogen war, um ihm den Haushalt zu führen, geriet deswegen außer sich. Ich kenne meinen Sohn nicht mehr. Diese Ehe hat dich völlig verändert. Er wurde noch heftiger als sie. Sie verließ das Haus. Nun wollten alle profitieren. Mademoiselle L'Empereur verlangte das Geld für 6 Monate Klavierunterricht, obwohl Emma keine einzige Stunde bei ihr genommen hatte. Mutter Rollet verlangte das Porto für 20 Briefe. Der Besitzer der Leihbücherei mahnte Abonnementszahlungen für 3 Jahre an. Diese Rechnung wird gewiss die letzte sein, die ich bezahlen muss. Doch es kamen ständig neue. Zu Pfingsten verschwand Félicité aus Yonville und ließ Emmas Garderobe mitgehen. Und um diese Zeit gab sich die verwitwete Madame Dupuis die Ehre anzuzeigen. Die Vermählung meines Sohnes Monsieur Léon Dupuis, Notar in Yvetot, mit Mademoiselle Léocadie Leboeuf aus Bonneville. In Charles' Glückwunschschreiben fand sich der Satz: Wie sehr hätte meine arme Frau sich darüber gefreut. Eines Tages, als er ziellos im Haus umherirrte, stieg er bis zum Speicher hinauf und spürte dort unter seinem Pantoffel ein zusammengeknülltes Stück feines Papier. Mut, Emma, Mut. Ich will dein Leben nicht zerstören. Wo wir auch gewesen wären, wir wären überall verfolgt worden. Es war Rodolphs Abschiedsbrief, den Emma in den Händen hielt, als sie sich vor Verzweiflung aus dem Dachfenster hatte stürzen wollen. Unterschrift R? Was bedeutet das? Er erinnerte sich an Rodolphs häufige Besuche, an sein plötzliches Ausbleiben. Aber der Ton ist respektvoll. Sie haben sich vielleicht platonisch geliebt. Charles gehörte nicht zu denen, die den Dingen auf den Grund gehen. Er schreckte vor Beweisen zurück. Und seine vage Eifersucht ging in der Unermesslichkeit seines Kummers unter. Man musste sie anbeten. Alle Männer haben sie begehrt. So viel ist sicher. Und sie erschien ihm dadurch nur noch schöner. So als lebte sie noch, machte er sich ihr zu Gefallen ihre Vorlieben, ihre Ansichten zu eigen. Er kaufte sich Lackstiefel, trug nur noch weiße Krawatten und unterschrieb wie Emma immer neue Wechsel. Noch über das Grab hinaus verdirbt sie ihn. Aus Ehrfurcht oder aufgrund einer Art Sinnlichkeit, die ihn dazu veranlasste, seine Nachforschungen in die Länge zu ziehen, hatte Charles das Geheimfach von Emmas Schreibtisch noch nicht geöffnet. Eines Tages setzte er sich endlich davor, drehte den Schlüssel um und drückte auf die Feder. Liebesbriefe von Léon? Diesmal war kein Zweifel mehr möglich. Er verschlang sie vom ersten bis zum letzten, stöberte in allen Winkeln, allen Schubladen hinter den Wänden. Schluchzend, brüllend, außer sich, völlig von Sinnen. Er entdeckte eine Schachtel, drückte mit einem Fußtritt den Deckel ein. Aus dem Durcheinander der Liebesbriefe sprang ihm Rodolphs Bildnis in die Augen. Monsieur Bovary ist plötzlich so niedergeschlagen. Er geht nicht mehr aus, empfängt niemanden, weigert sich sogar, seine Patienten zu besuchen. Wenn man aus Neugier und Sorge den Kopf über die Gartenhecke streckt, gewahrt man mit Erstaunen den guten Bovary, einen menschenscheuen Mann mit langem Bart und schmutzigen Kleidern, der laut weinend hin und her geht. Ja, im Dorf geht sogar das Gerücht, er sei dem Trunk ergeben. Eines Tages, als Charles zum Markt von Argueil gegangen war, um das Pferd, sein letztes Besitzstück, zu verkaufen, begegnete er Rodolphe. Sie wurden beide blass, als sie einander sahen, und Charles verlor sich in Gedanken vor diesem Gesicht, das sie geliebt hatte. Sie hat dieses Gesicht geliebt. Ich bin Ihnen nicht böse, nein. Ich bin Ihnen nicht mehr böse. Und er fügte sogar noch ein großes Wort hinzu, das Einzige, das er jemals sprechen sollte. Schuld hat das Schicksal. Rodolphe, der dieses Schicksal gelenkt hatte, fand ihn für einen Mann in seiner Lage reichlich gutmütig, komisch sogar. Er ist komisch. Und ein bisschen verachtenswert. Am Tag darauf, setzte sich Charles auf die Bank in der Laube. Durch das Gitterwerk drang Licht herein. Das Weinlaub zeichnete sein Schattenbild auf den Sand. Der Jasmin duftete. Der Himmel war blau. Um die blühenden Lilien summten Insekten. Und Charles atmete schwer unter der vagen Sehnsucht nach Liebe, die sein kummervolles Herz quälte. Um 7 Uhr kam die kleine Berthe, um ihn zum Abendessen zu holen. Sein Kopf war an die Mauer zurückgesunken, seine Augen waren geschlossen, sein Mund stand offen. Im Glauben, dass er sie zum Besten halte, stieß sie ihn leicht an. Er fiel zu Boden. Er war tot. Als alles verkauft war, blieben 12 Francs 75 Centimes übrig, womit die Reise der kleinen Berthe zu ihrer Großmutter bezahlt wurde. Die gute Frau starb noch im selben Jahr. Und da der alte Rouault gelähmt ist, nahm sich eine Tante des Kindes an. Sie ist arm und schickt Berthe, damit sie sich ihren Lebensunterhalt verdient, in eine Baumwollspinnerei. Seit Bovarys Tod sind in Yonville 3 Ärzte aufeinander gefolgt, aber keinem ist es gelungen, Fuß zu fassen. Der Apotheker hat alle vertrieben. Er hat einen ungeheuren Zulauf. Die Behörden dulden ihn und die öffentliche Meinung fördert ihn. Kürzlich hat er das Kreuz der Ehrenlegion erhalten. Madame Bovary, Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Gustave Flaubert, aus dem Französischen von Maria Dessauer. 3. Teil. Die Rollen und ihre Darsteller. Erzähler Friedhelm Tock. Emma Bovary, Chris Pichler. Charles Bovary, Bernhard Schütz. Homais, Wolf-Dietrich Sprenger. Léon, Samuel Weiß. Rodolphe, Thomas Sarbacher. Lheureux, Rolf Hoppe. Abbé Bournisien, Hans Teuscher. Félicité, Susanne Schrader. Madame Bovary, Charles Mutter, Angela Schmidt. Straßensänger, Gaston Michel. Klarinette, Michael Riesler. Erste Geige, Geoffrey Wharton. Zweite Geige, Ulrike Storz. Bratsche, Vincent Royer. Cello, Scott Rowler. Musikaufnahmen, Reinhold Nickel, Bardo Cox und Dirk Franken. Ton und Technik, Klaus Schumann, Peter Nielsen und Christine Rockstroh. Regieassistenz, Wolfgang Sesko. Komposition, Michael Riesler. Hörspielbearbeitung, Valerie Stiegele. Regie, Christiane Ohaus. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks mit Radio Bremen und Deutschlandradio Kultur aus dem Jahre 2005.